Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass im Falle eines nuklearen Holocausts nichts übrig bleibt. Unser Film sollte nie realistisch sein. Es ging vielmehr um eine Art Spekulation darüber, wie eine Zukunft aussehen könnte. Wenn wir einen realistischen Film über die Jahre danach machen würden, müssten wir das Publikum vor eine leere Leinwand setzen. Es dürfte weder Bild noch Ton geben, im Grunde genommen auch keine Projektoren und Vorführer, nicht einmal ein Publikum. Und ich glaube, es wäre ziemlich eindrucksvoll, dieses Nichts zu zeigen. Und mit diesen einleitenden Worten von George Miller begrüße ich euch zu unserem Thema Blood, Sand and Anarchy, die Postapokalypse im Kino. Mein Name ist Tobias Klobig und ich möchte euch in den kommenden Minuten in die Untiefen eines Subgenres des Katastrophenfilms entführen. Sicherlich werde ich dabei nur knapp unterhalb der Oberfläche bleiben, aber alles andere würde wohl den oft zitierten Rahmen sprengen. In meiner kleinen Betrachtung werde ich wiederum nicht nur das Phänomen der Postapokalypse und deren filmische Vertreter unter die Lupe nehmen, sondern erklären, wie sich dieser Begriff definiert und welche Wandlung er im Laufe der Menschheitsgeschichte und darüber hinaus in der Popkultur erfuhr. Und da ich gerne etwas über den Tellerrand schaue, wird der Fokus in diesem Special nur sekundär auf Millers Trilogie um den Ex-Cop Max Rokatansky liegen. Nur so viel dazu. Doch fangen wir am besten bei Stunde 0 an. Als Apokalypsen, in griechischen Enthüllung und Offenbarung, werden prophetische Schriften bezeichnet, die den Lauf der Geschichte und das Ende der Welt enthüllen. Aber die älteste biblische Apokalypse ist das Buch Daniel. Die literatur- und kunstgeschichtlich wichtigste Apokalypse ist die Offenbarung des Johannes, die am Ende des 1. Jahrhunderts entstanden ist. Darin erhält Johannes, der Seher von Patmos, von Christus 7 Sendschreiben an 7 kleinasiatische Gemeinden. Die Siegel, Posaunen- und Schallenvision geben Einblick in die zukünftige Schreckenszeit, in der der Antichrist regiert, bevor er von Gott überwunden wird. Dann wird das tausendjährige Reich des Friedens errichtet. Die Ungerechten werden in den Feuersee geworfen, die Gerechten werden im neuen Jerusalem in Frieden weiterleben. Daraus leitet sich dann auch der Begriff Apokalyptik für die religiöse Literaturgattung ab, die ähnliche Schriften bezeichnen. Meist beschränken sich die zu Papier gebrachten Visionen auf das Ende oder das Letzte der Tage. Zweifelhaft ist jedoch die Aussage dahinter. Ob mit dem Ende der Menschheitsgeschichte der Untergang der Welt gemeint ist oder ob, wie der Religionsphilosoph Wassili Rossanow in Die Apokalypse unserer Zeit von 1918 ausführt, der Untergang des Christentums beschrieben wird, bleibt fraglich. In der jüdischen Religion zum Beispiel beschreibt die Apokalypse meist politische Zustände und Ereignisse. Nun, wie ihr hört, ist es eine Sache der Interpretation. Im Kern allerdings bleibt die Apokalypse ein Ereignis, auf die nach Tod, Verderben und Unverhältnismäßigkeit von Mächten eine neue, bessere Welt wartet. Zumindest für die Gerechten und Aufrichtigen. Und dies führt mich im nächsten Abschnitt zur Einteilung in Utopie, Anti-Utopie und Dystopie. Begriffe, über die der Buchliebhaber und Cineast der heutigen Zeit doch schon so einige Male gestolpert sein dürfte. Also, was steckt dahinter? Im Grunde genommen kann man es recht einfach herunterbrechen. Utopie bedeutet ursprünglich Nirgendheim, Utopos im Griechischen kein Ort. Bezeichnet die Darstellung eines erdachten Gesellschaftszustandes, der nirgends real existiert. Dieser Zustand wurde von den romantisierenden Utopisten als ersehnter Idealzustand beschrieben. Dabei dienten die bestehenden Verhältnisse als Negativbeispiel, von dem ausgehend die Utopie das Gegenteil darstellt, in der alle Missstände beseitigt und der Frieden als neuer Ist-Zustand existiert. Im Gegensatz zur Apokalypse braucht die Utopie meist keine drastische Darstellung der Höllenvision als Ausgangslage, sondern eine positiv eingefärbte Fantasie. Bei der Anti-Utopie wiederum schlägt das positive Zukunftsbild in ein negatives um. Sprich, die Wunschvorstellung einer besseren Welt verkehrt sich, nach Errichtung selbiger, in einen Zustand, in dem eventuell alte Probleme durch neue ersetzt wurden und letztendlich die Zukunft von der Vergangenheit eingeholt wurde. Die Dystopie hingegen ignoriert alle positiven Ansätze und nimmt die derzeit schlechten Verhältnisse, egal ob Gesellschaft, Politik oder Umwelt, und steigert diese zu einer weitaus schlimmeren Version. Um das Ganze mit einem Beispiel zu versinnbildlichen, darf man die Utopie mit dem Garten Eden oder dem Paradies gleichsetzen. Als Anti-Utopie könnte man das Szenario aus Logans Run ins Feld führen und als direkter Dystopie-Vergleich kann Orson Welles 1984 herhalten. So viel zu den Grundpfeilern, deren Definition und den Natives der Begriffsbildung. Da dieses Special im Zeichen der neuen Mad Max-Quadrilogie steht und seine Wurzeln im Kino der 70er hat, möchte ich, oder besser gesagt wir, den Fokus auf dieses Medium legen. Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, wann und wo sich der Begriff der Dystopie und Apokalypse im Kino etablierte und welchen gesellschaftspolitischen und kulturellen Wandel dieser vollzogen hat. Die Darstellung von Utopien und Anti-Utopien in der Filmgeschichte ist aufgrund der zeitlichen Ansiedelung des Geschehens eine Domäne des Science-Fiction-Films. Die Blütezeit, die sich in einem ungeheuren Boom in den USA und Großbritannien auch in Japan äußerte, waren die frühen 50er Jahre, in denen die gravierenden Veränderungen, die der Zweite Weltkrieg mit sich brachte, verarbeitet werden mussten. Die Existenz der Atombombe und die damit einhergehende Möglichkeit der Zerstörung der Erde, die durch die politische Blockbildung und den Kalten Krieg an Vorstellbarkeit gewann, beherrschte das Bewusstsein der Menschen zu Beginn dieser Dekade. Der Science-Fiction-Film entwickelte als Reaktion darauf neue ästhetische Formen. Doch das Interesse des Films an dieser Thematik nahm in den 60er und 70er Jahren bis auf schillernde Ausnahmen spürbar ab und gewann erst zu Beginn der 80er Jahre wieder an Relevanz. Doch gehen wir ein paar Schritte zurück. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann sich die klassische Utopie der Aufklärung aufzulösen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Utopie davon ausgegangen, dass der Mensch sich Kraft seiner Vernunft verbessern kann und mit Hilfe der utopischen Modelle sich verbessern werde. Doch dann kam die industrielle Revolution. Anstelle der Vernunft trat zunächst der blinde Glaube an den Fortschritt. Jede neue Errungenschaft bedeutete Erleichterung und damit Verbesserung der Lebensqualität. Die Utopien wurden immer wissenschaftlicher. Dies hatte zur Folge, dass sich nicht nur Literaten und Philosophen dem utopischen Denken hingaben, sondern auch Natur- und Sozialwissenschaftler laut über die Zukunft nachdachten. Nichtsdestotrotz war der utopische Roman zu dieser Zeit nichts weiter als romantisierte Reiselektüre oder im Bestfall eine technisierte Abenteuergeschichte. Prominenteste Vertreter dieser Gattung waren Jules Verne, Kurt Laßwitz, der als Begründer der deutschsprachigen Science-Fiction gilt, und Herbert George Wells, ein glühender Verehrer der Sozialdemokratie, dessen Zukunftsvision wenig mit den technischen Aspekten Vernes Literatur gemein hat, aber darüber hinaus das Kino des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusste. Bis dahin war auch der Science-Fiction-Film von einem humanen und technokratischen Positivismus gekennzeichnet. Erst 1927 hat Fritz Lang mit Metropolis die erste globale Zukunftsvision geschaffen, in der statt naiver Utopie Angst vor totalitären Gräueltaten erzeugt wurde. Wells reagierte auf Langs negative Zukunftsvision mit The Shape of Things to Come und inszenierte mittels Regisseur William Cameron Menzies eine Dystopie, die in Utopie umschlägt und 1936 reichlich Leute in die Kinosäle lockte. Denn darin werden die Menschen nach einem weltumfassenden Krieg geläutert hervorgehen und mit Disziplin und Vernunft ein technisches Utopia aus dem Boden stampfen. Tja, und mit Metropolis und The Shape of Things to Come wurde Utopie und Gegenutopie als Elemente des Science-Fiction-Genres im Kino fest etabliert. Jedoch wurden diese Spekulationen schnell von der grausamen Wirklichkeit eingeholt. Der Zweite Weltkrieg veränderte das Weltbild. Niemand wollte sich mehr mit einer dunklen Zukunft auseinandersetzen. Der Sci-Fi-Film verlor in einer Phase der Filmgeschichte, in der ohnehin sehr wenige Filme produziert wurden, sein Publikum und beschränkte sich auf wenige, eher zeitlose Fantasy-Filme. Neuen Aufschwung bekam die cineastische Dystopie erst gegen Kriegsende und darüber hinaus in den 50er Jahren. Nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 und den ersten sowjetischen Atomversuchen 1949 brach in den USA ein Sci-Fi-Boom aus. Dabei wurden die erotischen, psychologischen und archetypischen Symbole wie die sozialen und politischen Themen des Genres ersetzt durch reale Feindbilder des Kalten Krieges. Die utopische Fantasie verkam zur politischen Ideologie. Mit den Invasionen aus dem All, mit fremden Ungeheuern und Dämonen, die der westlichen Zivilisation den Garaus bereiten, waren sehr eindeutig die Sowjets gemeint. Und die letzten dahinsiechenden Opfer eines Atomkrieges gingen allemal auf das Konto Moskaus. Schrieb Wolf Donner in der Tipp Nummer 24 aus dem Jahre 83. So polemisierend die Aussage auch sein mag, so fasst diese die gesellschaftspolitische Lage bis in die 60er Jahre gut zusammen. Der Science-Fiction-Film reagierte auf den Kalten Krieg und dem naiven Duck-in-Cover-Verhältnis zur Atombombe mit der Entwicklung von neuen Formen, deren Filme aber eine ähnlich naive Thematisierung der nuklearen Bedrohung betrieben. In den Space-Operas, die vorwiegend in den frühen 50er Jahren produziert wurden, floh der Mensch, der auch immer amerikanischer Staatsbürger war, aus Vorsorge vor einem atomaren Krieg in den Weltraum, um sichere Gebiete zu entdecken und zu kolonialisieren. Den größten, im wahrsten Sinne des Wortes Einfluss, stellten aber in den 50er Jahren die japanischen Toho-Studios dar. Denn sie erschafften Godzilla, das Kind der Atombombe. Und dieser fiel in abgewandelter Form auch in die amerikanischen Kinos ein. Nur wurden die, meist prähistorischen Vertreter, mit Titeln wie Panik in New York oder Das Grauen aus der Tiefe angekündigt. Im letztgenannten Werk aus dem Jahre 55 von Robert Gordon inszeniert, bedroht ein radioaktiver Riesenkrake San Francisco, der natürlich, wie soll es auch anders sein, am Ende nur mit atomaren Waffen zur Strecke gebracht werden kann. Angesichts der Mutation durch Radioaktivität wirkt der Schritt, Feuer mit Feuer oder Atommonster mit Atomwaffe zu bekämpfen, reichlich paradox. Doch die Message war klar. Die Politik der Stärke und die Notwendigkeit der atomaren Bewaffnung sollte legitimiert werden. Doch es begann langsam zu brodeln unter der spiegelglatten Oberfläche Hollywoods. The Day the Earth Stood Still von Robert Rice prangert die Atompolitik der USA klar an, aber bleibt in der ersten Hälfte der 50er der einzige populäre Vertreter dieser Gattung. Dies sollte sich erst in den letzten Zügen vor Beginn der 60er Jahre ändern, als der Begriff des Doomsday, dieser geht auf den Bombenabwurf auf Hiroshima zurück, in den allgemeinen Sprachgebrauch überging. Am Anfang waren es meist nur kleinere Survival-Übungen von diversen Jung- und Altregisseuren, darunter auch namenhafte Ikonen wie Roger Corman und seinem religiösen Motiv aus Die letzten Sieben von 55 oder auch Arch O'Bowler mit Die letzten Fünf von 1951, um nur mal ein, zwei Titel dieser Gattung zu nennen. Und dann radikalisierte sich die Branche. Bezeichnenderweise wurde mit George Orwells 1984 eine der großen literarischen Anti-Utopien dieser Zeit verfilmt und dabei von Michael Anderson in eine definitiv postnukleare Welt transportiert. Dieses Werk sollte der Startschuss für eine ganze Welle von ähnlichen Filmen werden. Den wohl aber pessimistischsten postnuklearen Film drehte Stanley Kramer 3 Jahre später mit On the Beach, im Deutschen Das letzte Ufer, der durch das aufgebotene Star-Ensemble zu einem durchschlagenden finanziellen Erfolg wurde, andererseits aber auch die bis dato überzeugendste Endzeitvision jener Zeit darstellte. Ganz kurz zur Story. Nach einem Atomkrieg bleibt bis auf die südliche Spitze Australiens alles zerstört. Eine radioaktive Wolke nähert sich Melbourne, die auch für die letzten Menschen auf der Erde den Tod bedeuten würde. Man versucht, sein Leben so gut als möglich fortzusetzen, und doch verändert die nahende Katastrophe das Leben der Menschen. Währenddessen empfängt ein in Melbourne stationiertes amerikanisches U-Boot seltsame Morsesignale. Man vermutet den Ursprung der Signale in Kalifornien und bricht mit einer Besatzung dahin auf. Doch es stellt sich heraus, dass in Amerika alles Leben erloschen ist und dass die Signale von einem offenen Fenster herrühren, das aufgrund eines Windzuges gegen einen Signalgeber schlägt. Das U-Boot kehrt daraufhin nach Melbourne zurück, wo sich die Bevölkerung auf den Tod vorbereitet. Gift wird an die Menschen verteilt, damit sie dem schrecklichen Strahlentod entgehen können. Diese hoffnungslose Darstellung soll sich in der Science Fiction für Jahre manifestieren und für einige Werke eine elementare Stellung einnehmen. Die 60er Jahre oder die Zeit des Knöpfchendrückens. Am Anfang dieser Dekade spitzte sich die internationale Lage dramatisch zu und erreichte im Oktober 62 mit der Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen und der US-Blockade in der Kuba-Krise ihren Höhepunkt. Nach der Beilegung des Konfliktes war die Folgezeit sichtlich entspannter. Der Kalte Krieg nimmt langsam weiche Züge an und die antikommunistische Haltung verliert immer mehr Boden. Diesem Trend schloss sich auch der Science-Fiction-Film an und richtete sein Interesse auf fantastische Reisen ins Unbekannte, die vorwiegend in urzeitliche Welten führten. Diese Kulturen wurden als Fantasy-Reiche einer gesichtslosen Vergangenheit oder auch unvorstellbar fernen Zukunft dargestellt. Der Mensch traf darin eher auf bösartige und fantastische Kreaturen als auf das reale Übel dieser Welt. Man könnte fast meinen, das cineastische Szenario der 40er Jahre wiederhole sich und die existierenden Studios der 60er Jahre wollen sich mit aller Kraft den lästigen Umhang der Zukunftsängste abstreifen. Filme wie George Pars' The Time Machine von 1960 oder The Time Travelers von Ib Melchior aus dem Jahre 64 spiegeln die Flucht vor der Realität wider. Das Kino sollte die Funktion der Ablenkung einnehmen. Dieser Umstand änderte sich erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, als sich das Kino intellektualisierte und mit der Nouvelle Vague und deren bekanntesten Künstlern wie Jean-Luc Godard, Alphaville und François Truffaut, Fahrenheit 451, auch die negative Utopie, sprich die Anti-Utopie, auf die Leinwand zurückkehrte. Da die Major Studios auf weitere stereotype Endzeitvisionen verzichteten, gelangte das Gemeingut der nuklearen Bedrohung mehr und mehr in die Hände von engagierten Filmemachern. Einen ersten Ansatz lieferte Val Guest 1961 mit The Day the Earth Caught Fire und wenige Jahre später Stanley Kubrick mit seiner beißenden Satire Dr. Strangelove. Dass man jedoch auch einen abstrakten Diskurs zum Thema Postapokalypse fahren kann, bewies die William Golding-Verfilmung Herr der Fliegen von Peter Brooks. Die Geschichte handelt von einigen Schülern in der Jugendzeit, die sich nach einem Flugzeugunglück auf eine unbewohnte Insel retten können und trotz Bildung und Spielsinn nicht in robinsonhafte Glückseligkeit, sondern nach und nach in lebensbedrohende Orriden abgleiten. Brooks Version entstand im Zuge der Kuba-Krise und einem möglichen Atomanschlag der Großmächte. Er sollte zeigen, wie die Menschheit nach einem solchen jegliche Normen aus dem Auge verliert und langsam verroht. Diese Metapher sollte für die Weiterentwicklung des postnuklearen Films bis in die heutige Zeit als einer der Eckpfeiler dieses Subgenres dienen. Doch so überzeugend die Filme von Kubrick, Watkins und Brooks auch waren, so blieben sie doch Ausnahmen. Das Kino der 60er Jahre beschäftigte sich überwiegend mit den Studentenunruhen in Frankreich und Berlin, mit den Rassenunruhen jener Zeit in den USA und mit dem Vietnamkrieg, der die Welt in 2 Lager teilte. Die wilden 70er. Der Mensch überwindet das Tierische mit Hilfe der Technik. Übermensch wird er erst, wenn er sich eben dieser Technik völlig ausliefert. Aussageform und der Musikeinsatz des extrem visuellen Films, der mit dem Matchcut vom wirbelnden Knochen auf ein sich rotierendes Raumschiff im Weltall den vielleicht berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte hervorgebracht hat, waren Ausgangspunkt verschiedener Interpretationsversuche, deren Spektrum vom Vergleich wie Marx bis Nietzsche reicht. Unmissverständlich ist jedoch, dass 2001 dem Sci-Fi-Genre zu einer neuen intellektuellen Eingebung verhalf und logischerweise die Anti-Utopie ins Zentrum des neuen Interesses rückte. Die düsteren Zukunftsvisionen entfalten dabei ausgerechnet die Filme, die in einem realistischen, weil gegenwärtigen Ambiente spielen und ohne die Demonstration von fiktionaler Hypertechnik auskommen. So sind Filme wie Andromeda's Train von Robert Wise, A Clockwork Orange von Stanley Kubrick oder auch Soylent Green von Richard Fleischer von einem futuristischen Setting befreit und funktionieren auch auf der Betrachtungsebene als mehr oder weniger zeitkritische Vision. Dabei wirken die angeprangerten Zustände eher als überspitzte Gegenwartskritik, denn als Horrorszenario. Die anderen Vertreter mit apokalyptischen Rahmen beschränken sich meistgehend auf reißerische Albträume und beruhen auf einem wachsenden Umweltbewusstsein. Als Beispiel anführen kann man Phase 4, Squirm, Piranhas oder auch The Crazies. Visionen einer Welt nach dem Atomkrieg wurden zumindest in der ersten Hälfte der 70er Jahre nicht entworfen oder in ein artfremdes Gewand gekleidet. In dem als Beispiel dienenden The Omega Man von Boris Segal ist die Welt durch einen bakteriologischen Krieg völlig vernichtet worden und die letzten Überlebenden zerstören mit beinahe krankhaftem Maß die letzten Überbleibsel der Zivilisation, weswegen sie von dem einzigen unverseuchten Menschen, einem Bakteriologen, gespielt von Charlton Heston, der sich das Gegenmittel spritzen konnte, gnadenlos gejagt werden. Immerhin kann er kurz vor seinem Tod im Kampf einem Paar das rettende Serum übergeben. Doch dieses Werk sollte wie so oft die Ausnahme bilden. In den 70ern erfuhr weitestgehend der Katastrophenfilm seinen Höhepunkt. Dank der fortschreitenden Tricktechnik verlangte das Publikum nach einem Eventkino. Eine ganze Welle von Filmen über Schiffs- und Flugzeugkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Feuersbrünsten schwappte in die Kinos und zelebrierte eine Ästhetik der Zerstörung oder auch einer kleinen Apokalypse. Wo der Science-Fiction-Film der 60er und 70er Jahre mit seinem oft kühnen Anti-Utopien und Dystopien noch bemüht war um Seriosität, so endete diese Dekade mit einem jähen Stopp. Mehr oder weniger lag die Schuld bei George Lucas und Steven Spielberg. Das Weltraummärchen Star Wars und die Begegnung mit der dritten Art setzten mit ihren durchweg positiv gefärbten Utopien das bessere Geld an der Kinokasse um. Nur noch sehr wenige Filmemacher blieben von der Science-Fantasy verschont. Wenige populäre Werke, die sich nicht der familiengerechten Unterhaltung hingaben, kann man schon fast an einer Hand abzählen. Zu ihnen gehörten das Unternehmen Capricorn von Peter Himes, The Shiner Syndrome von James Bridges oder die stark am Science-Fiction orientierte Anti-Utopie Logan's Run von Michael Anderson. Erst das weltweite Wiedererstarken der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung gegen Ende der 70er sorgte für einen Ausgleich in den Outputs der großen Studios. Der Familienblockbuster musste sich fortan mit dem unbequemen Kino der 60er und 70er Jahre eine Leinwand teilen. Die 80er. Eine Welt zwischen Atomangst, Punk und Disco. Das wachsende Umweltbewusstsein zu Beginn der 70er Jahre und der zunehmende Ausbau von Atomkraftwerken in der Folge der Ölkrise musste zwangsläufig in einem massiven Protest gegen die Atomkraft münden. Dagegen war es eine Überraschung, dass dieser Protest bald zum Zentrum politischer Weltanschauung gemacht wurde. Als Zahl und Prominenz der Atomkraftgegner in schnellem Rhythmus größer wurden und nicht wie die Kampagne Kampf dem Atomtod in den 50er Jahren schnell verebbte. Der Film der 80er Jahre musste natürlich auf ein solch geballtes Interesse reagieren. Neben der ökonomischen Prämisse konnten die Filme, die ein düsteres Zukunftsbild entwarfen, sich eigentlich mit nichts anderem als der Atomkatastrophe befassen. Angesichts der Fülle von faktischen Dokumentarfilmen jener Epoche mussten die Spielfilme, die sich mit der atomaren Gefahr beschäftigten, auf eine spekulative Auswertung dieses Themas verzichten und sich um Glaubwürdigkeit und Vorstellbarkeit bemühen. Die Devise lautete: Realismus um jeden Preis. Die populärsten Titel dieser Zeit sind Malevol aus dem Jahre 81 von Christian de Jalouche und Day After von Niklas Meyer im Jahre 83, sowie Lynn Littmans Testament ebenfalls aus dem gleichen Jahr. Auch das Dokudrama Silkwood von Mike Nichols fällt in dieses Sujet. Anders hingegen und mit einem Hang zur Verspieltheit ging es David Cronenberg bei The Dead Zone an, dessen Protagonist dank seines zweiten Gesichts hellseherisch den potenziellen Präsidentschaftskandidaten aufs Knöpfchen drücken sieht und aus diesem Grunde ein Attentat plant, um diese Vision zu vereiteln. Ein weiterer Film, der sich hauptsächlich ums Knöpfchen drücken dreht, ist John Bathams Beitrag Wargames von 1982, in dem ein Computerfreak in den Zentralrechner des amerikanischen Verteidigungsministeriums eindringt und durch das von ihm gewünschte Spiel Weltweiter Atomkrieg den Ernstfall auslöst. Es wäre jetzt aber weit verfehlt, dem Kino der 80er Jahre ein politisch engagiertes Verhalten zu attestieren. Denn das Mainstream-Kino zeichnete sich vor allem durch die von Star Wars ausgelöste Fantasy- und Abenteuerwelle aus. Sie bescherte dem Zuschauer eine Invasion von Fabelwesen, Ewoks, Goonies, Critters etc., Helden aus einer ahistorischen Vergangenheit, Conan, Arthur oder He-Man und Geheimnissen um Kronjuwelen, Diamanten und verborgene Tempel, die Abenteurer wie Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes zu lösen haben. Ebenfalls auf ein großes Publikum zugeschnitten war eine neue Spezies-Film, die vielleicht am trefflichsten Zeitgeist und Innovation der 80er zusammenbrachten. Diese Filme spielen in einem seltsam zeitlosen Raum und führen den ganzen Zivilisationsmüll lustvoll vor. Sie sind in der Form eines sinistren Endspiels gehalten, ohne die Atomkatastrophe beim Namen zu nennen. Ihre Ästhetik wird von Motorrädern, Autos und Punk-Outfit diktiert und ihre renommiertesten Vertreter sind The Warriors und Streets of Fire von Walter Hill und Carpenter's Escape from New York. Und diese Werke führen mich zu unserem Kernthema: Blood, Sand and Anarchy. Auch wenn Epidemien, Atomkriege oder Naturkatastrophen das Ende der bestehenden Zivilisation herbeigeführt haben mögen, schließt dies keineswegs aus, dass die menschliche Geschichte weitergeht. Die Menschen sammeln die noch vorhandenen Brocken zusammen und wagen einen Neuanfang. Zahlreiche Science-Fiction-Filme widmen sich der Zeit nach dem großen Zusammenbruch und vor allem jene mit postapokalyptischer Ausrichtung ab Ende der 70er Jahre. Doch was macht den Stoff aus? Die Menschheit ist in diesen dystopischen Streifen in einen Zustand motorisierter Barbarei zurückgefallen. Mit aus Schrott zusammengeschraubten Fahrzeugen bewegen sie sich in schmutziger Lederkluft oder urzeitlich anmutender Stammesbekleidung durch die staubige Welt. Die Bedrohung geht nicht nur von einer menschenfeindlichen Umwelt aus, sondern hauptsächlich von diversen Banden und Milizen. Es wird also ein primär negatives Menschenbild gezeigt. Verwilderte Horden sind die Ergebnisse der neuen Gruppenbildungen und diese sind stets zu neuen Gräueltaten aufgelegt. Die Menschen haben aus der Apokalypse keine Läuterung erfahren, sondern sind aus ihr noch teils verrohter hervorgegangen. Zugleich ist diesen Filmen aber auch eine verhalten optimistische Tendenz, zumindest eine unterschwellige Faszination, nicht abzusprechen. Die alte Dekadenz scheint bis auf die barbarischen Spiele einiger Clans überwunden. Der Überlebenskampf hat die Sinne der Menschen geschärft, ihre kämpferischen Instinkte geweckt. Nicht mehr Drogen, Zerstreuung und Sinnsuche sind mehr die bewegenden Themen dieses Daseins, sondern der Selbsterhaltungstrieb und die Behauptung. Das stilistisch prägende Vorbild des postapokalyptischen Films ab dem Ende der 70er war sicherlich die Mad Max-Trilogie, die sich dramaturgisch am Italo-Western orientierte. Die Science-Fiction-Handlung wurde im Gegensatz zu Werken wie The Omega Man oder The Ultimate Warrior von der Stadt in das verödete Flachland verlegt. Ich werde an dieser Stelle jetzt nicht groß auf die Storys der Trilogie eingehen, da diese weitestgehend bekannt sein dürften. Die Zivilisation im ersten Mad Max ist weitestgehend zusammengebrochen. die Städte zerfallen. Jegliche moralische Werte, Normen und Gesetze scheinen in der lebensfeindlichen Umwelt außer Kraft gesetzt. Faustrecht regiert. Der Polizist Max Rogatansky muss erleben, wie eine Gruppe von Motorradbanditen selbst vor der Ermordung von Gesetzeshütern und letztlich auch vor seinem Kollegen und Freund nicht Halt machen. Doch als die motorisierten Kriminellen seine Familie terrorisieren, seinen Sohn töten und seine Frau verletzen, kehrt er als Racheengel im aufgemotzten Rennwagen zurück. So bleibt Rogatansky nur die Möglichkeit, auf der Basis des Rechts des Stärkeren durchzugreifen und die Gewalttäter bis auf den letzten Mann unschädlich zu machen. Und dies macht er mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit und Brutalität, wie sie zuvor im Kino nur selten zu sehen war. Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Die Bilder verblassen. Alles, was noch bleibt, sind Erinnerungen. Sie führen mich zurück in jene Tage, als das Chaos regierte und die Träume keine Zukunft hatten, in diesem verwüsteten Land. Aber vor allem erinnere ich mich an einen Mann, den wir Max nannten, den Vollstrecker. Um zu verstehen, was er uns bedeutet hat, müssen wir uns an eine Zeit erinnern, die vergangen ist. In einer Welt, in der das schwarze Gold regierte. Aus den Wüsten sprossen Städte, die nur eines zum Ziel hatten, Öl zu fördern. Längst sind sie vom Erdboden verschwunden. Aber damals war es für zwei mächtige Völker Grund genug, um in den Krieg zu ziehen. Sie entfachten ein Feuer, das sie alle verschlingen sollte. Ohne das schwarze Gold waren sie nichts. Sie hatten auf Sand gebaut. Denn als es nichts mehr zu fördern gab, als die donnernden Maschinen schwiegen, setzten sich ihre Führer zusammen und redeten und redeten. Aber nichts konnte die Lawine aufhalten. Ihre Welt zerbrach. Die Städte explodierten. Plündernde Horden zogen über Land. Und ein Feuersturm der Angst erfasste alle. Der Mensch wurde des Menschen ärgster Feind. Und auf den Straßen saß der Tod am Steuer. Nur wer noch fliehen konnte oder brutal genug war zu rauben und zu brandschatzen, hatte eine Chance zu überleben. Banden beherrschten die Highways. Jederzeit bereit, wegen eines vollen Tanks zu töten. In diesem Sog des allgemeinen Verfalls ging jeder Mensch mit Moral unter. Menschen, die sich nicht zur Wehr setzten, wurden erschlagen. Ein Mann wie Max, der nie einen Menschen töten wollte, musste mit ansehen, wie er seine Familie im Gebrüll der Maschinen verlor. Er wurde ein anderer. Ein ausgebrannter Einzelgänger. Ein Mann, der vor den Dämonen der Vergangenheit in die Wüste floh. Und dort, wo alle Hoffnungen enden, ein neues Leben fand. Mad Max 2, der Vollstrecker, spielt 3 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films. Die Suche nach Energie in Form von Treibstoff ist zum Lebensinhalt der Menschen geworden. 1 Liter Benzin scheint wertvoller als jedes Menschenleben. Nach einer wüsten Auseinandersetzung mit dem psychotischen Bösewicht Wes trifft Max auf den seltsamen Kuro-Captain, der ihn mit in ein Camp nimmt. Dieses wird vom sympathischen Papagallo angeführt. Da dieses Völkchen an einer Raffinerie haust, besitzen sie zu Genüge vom höchsten Gut in dieser postapokalyptischen Einöde, nämlich Treibstoff. Auch Max plant etwas für den Antrieb seines Fahrzeugs abzubekommen, doch anstatt mit dem Treibstoff abzuhauen, schließt er sich der Gemeinschaft an, um die kostbare Flüssigkeit gegen eine Bande von brutalen Räubern zu verteidigen. Der letzte Streifen der Trilogie schließlich hieß Mad Max Beyond Thunderdome, im Deutschen Jenseits der Donnerkuppel. Max streift noch immer alleine durch das unwirtliche Outback. Nachdem ihm jedoch sein Vehikel gestohlen wird, vermutet er das Gefährt wie auch den Dieb in Bardertown. Die Bewohner der postnuklearen Stadt leben vor allem vom Tauschhandel. doch Watertown ist zweigeteilt. Oben herrscht die Gründerin und Gesetzgeberin Auntie Entity, unten das Brain-Muscle-Gespann Master Blaster, das auch die Energiegewinnung der Stadt unter seiner Kontrolle und damit auch Auntie Entity in seiner Abhängigkeit hält. Max wird von dieser ein Deal vorgeschlagen. Er soll in einem Kampf im Thunderdome, einer Arena, in der Zwistigkeiten zwischen zwei Parteien auf Leben und Tod ausgefochten werden, Blaster aus dem Weg schaffen, sodass Entity auch über die Unterwelt regieren kann. Im Gegenzug bekommt er sein gestohlenes Fahrzeug zurück. Doch nachdem der Kampf eine unerwartete Wendung nimmt, wird Max im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste und somit in den sicheren Tod geschickt. Der dritte Mad Max lässt vom spartanischen Ursprungsfilm nichts mehr erkennen. Wo schon der zweite Teil sich dem Bombastkino der 80er näherte, werden nun beeindruckend aufwendige und unterschiedliche Dekors und Schauplätze aufgefahren. Neben dem irren und schmutzigen Badertown sticht insbesondere das blühende und reine Tal der Absturzüberlebenden heraus. Die erste Filmhälfte ist, wie erwähnt, fantasievolles, augenzwinkerndes Actionkino. Wichtiger noch, es wird etwas über die Menschheit nach dem Knall erzählt. Siedlungen werden langsam zu Städten, in denen die Anarchie durch Regeln und Gesetze abgelöst wird. Und die Wirtschaft basiert auf Tauschhandel. Treibstoff ist inzwischen so knapp, dass Max Kamele für sein Vehikel spannt und notgedrungen alternative Energien wie Methan generiert werden müssen. Tja, und alles andere ist wie immer Geschichte und kann bei Bedarf selbst herausgefunden und gesichtet werden. Die ausgesprochen erfolgreiche Mad Max Trilogie diente fortan oft als Blaupause für zahlreiche, größtenteils triviale Endzeitstreifen, die nun in vielfachen Abwandlungen das postapokalyptische Szenario variierten. So entstanden schnell Werke wie Battle Truck, der Kampfkoloss, Metropolis 2000, ein typisches Produkt des italienischen Endzeit-B-Movies, oder auch L'Dernier Combat, der letzte Kampf von Luc Besson, der wohl künstlerisch wertvollste Beitrag dieser Zeit. Eine etwas ungewöhnliche Variante dieses postapokalyptischen Films in der Tradition von Mad Max wagte Kevin Costner als Produzent etwa 15 Jahre nach dem Vorbild mit seinem Streifen Waterworld. Die Endzeit-Szenerie wurde hier von der staubtrockenen Wüste auf das Meer verlegt. Einige Zeit später schlüpfte erneut Kevin Costner in die Hauptrolle eines stillen, nachdenklichen Endzeitfilms. Tja, so ist das. Wieder war er als Produzent beteiligt und diesmal führte er zudem auch noch Regie. In Postman sind die USA des Jahres 2013 nach einem verheerenden atomaren Krieg in die Gesetzlosigkeit gefallen, die sich mehr oder weniger statt im sandigen Szenario der Mad Max Trilogie in den Wäldern und Bergen der Nordstaaten wiederfinden. Im Grunde genommen bietet Postman nichts anderes als eine Alternativversion der Gründerzeit der USA im 18. Jahrhundert. Ein Western zwischen Tannen. Und auch ein letzter Versuch, den postapokalyptischen Film in die 90er zu retten und einen neuen Anstrich zu verleihen. Leider ging dies mehr schlecht als recht vonstatten. Und damit schließe ich auch meine kleine Exkursion in die Welt des postapokalyptischen Kinos ab. Wer sich darüber hinaus informieren möchte, dem lege ich die Publikationen Traumstadt und Armageddon von Klaus M. Wolfschlag, die postnukleare Endzeitvision im Film der 80er Jahre von Ralph Lepin, die Kultur der 80er Jahre von Werner Faustich und Kim Newmans Apokalypse-Movies End of a World Cinema ans Herz. Denn diese dienten mir auch als Nachschlagewerk und Vorlage für dieses kleine Special. Und bevor wir uns mit dem aktuellen Mad Max Fury Road und der Frage nach einem vielleicht neuen Boom des postapokalyptischen Kinos beschäftigen, bekommt ihr noch ein kleines Stück vom Hamburger Künstler Action Jackson und seinem vor wenigen Tagen erschienenen Album Miami Kill auf die Ohren. Aus diesem hören wir Machine Gun Nerd. Viel Spaß und bis gleich. Ja, hallo. Wir sitzen hier zu viert in einer Runde bei unserem momentan schwerst verletzten Teammitglied. Das passt eigentlich ganz gut zu dem actionreichen Wochenende, was wir gehabt haben. Der Benedikt hat das ein paar Tage vorher eröffnet mit seinem Fahrradunfall. Jeder, der interessiert ist, wir werden auch demnächst mal sein Röntgenbild veröffentlichen. Viele Knochenbrüche und Abschürfungen und noch viel schlimmere Sachen gab es auch bei Mad Max Fury Road, den wir jetzt mal gemeinschaftlich geschlossen an einem Samstagabend in 3D uns einverleibt haben, um mal zu gucken. Die Neugier war ja alles andere als klein, nicht nur bei uns, sondern bei auch dem Rest der Republik. War so gefühlt der heiß erwarteste Film dieses Jahres, obwohl ich heute gelesen habe, scheinbar in den USA nicht ganz so, weil da blieb er dann doch mit ein paar 40 Millionen erstes Wochenende weit hinter anderen Filmen, Pitch Perfect 2 oder wie das Ding heißt, zurück. Und da wartet man jetzt nur ab. Also es war nicht ganz so der erwartete Knaller. Ja gut, das sind ja erst 3-4 Tage irgendwie vergangen. Also von daher. Naja, aber man macht seinen USA doch schon immer ganz schön von dem ersten Wochenende abhängig, wie weit man den Film dann noch zeigt, wie viele Kopien im Umlauf bleiben. Da gibt man manchen Filmen nicht unbedingt die Chance, die sie vielleicht verdient haben, und schießt dann zu schnell zurück. Wir haben in einem Kino gesehen, wir hätten lieber die große Leinwand gehabt, aber da war leider auch das Dixieland in Dresden, aber zum Glück, wir müssen uns ja freuen über unser Dixieland und über unser jährliches, war in 3D gewesen, war wahrscheinlich auch nicht der Wunsch von, was ist das Dixieland? Von jedem immer, Dixieland ist immer zum Anfassen und Mithören und nicht unbedingt der Wunsch von jedem von uns gewesen, aber die Mehrheit investiert dann die 3 Euro extra doch gern. Wir rollen mal von der Technik auf David, du hast gemeint, es hat sich absolut gelohnt, und im Gegensatz zu anderen 3D-Filmen, die wir dieses Jahr schon gesehen haben, war es das Geld wert, ja, was das Bildliche also angeht? Muss ich auf alle Fälle so bestätigen. Also mir persönlich hat es eben sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war eigentlich vom 3D her eigentlich genauso, wie man eigentlich an 3D rangehen soll. Also er hat sich halt hauptsächlich auf die Weite bezogen. Also wie schon gesagt, es war halt sehr plastisch, war sehr räumlich. Pop-Out-Effekte, die aus der Leinwand kommen, was wahrscheinlich einfach die meisten immer mit 3D in Verbindung bringen, gab es auch ein paar, wenn auch nicht so viele. Die Gitarre. Man hat einfach gesehen, also es ist zwar wirklich ein konvertierter Film, also leider nicht in 3D gedreht, was ich mich bei 100 Millionen frage, warum man da nicht noch die 10 150 drauf. Millionen. Ich stimmt, heute hab ich heute, haben sie nach oben korrigiert, okay. Auf der IMDb zumindest. Wenn man dann aber nochmal auf C-More klickt, sind es immer noch 100 Millionen. Ja, jedenfalls, warum es da nicht da noch für die paar Millionchen gereicht hat, um noch echte 3D-Kameras zu nehmen. Aber sei es drum, man hat eigentlich auch gesehen, George Miller hat den Film schon auf 3D angesetzt. Also gerade diese paar Effekte, die dann halt zum Ende auch kommen und die weiter. Man hat schon gemerkt, dass Miller nicht einfach gefilmt hat und jetzt machen wir es mal auf 3D umswitchen, sondern der hat das 3D schon vor sich gehabt. Ähnlich wie, sagen wir mal, James Cameron das auch hat, nur dass er halt mit 3D-Kameras dreht, hat man ja einfach für meinen Eindruck her einfach gesehen, dass Miller den auch beim Drehen schon das 3D irgendwo im Kopf hatte. Und deswegen meines Erachtens nach war es eine sehr, sehr gelungene Konvertierung. Also ich hatte wirklich viel Spaß dran und bin sehr froh, dass ich ihn in 3D gesehen habe. Oh. Tobi auch? Naja, ihr kennt ja meine Meinung. Es hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das tut jetzt nicht den Filmgenuss schmälern, wenn man den jetzt in 2D guckt. Würde er wirken einfach wie ein klassischer Actionfilm ohne den Schnick und Schnack. Aber man kann den auch in 3D gucken. Stimmt schon, es bietet sich halt an. Dank der Verfolgungsjagden, die sind halt schon dafür ausgelegt, dass es halt wirklich diesen quasi tiefen Effekt gibt, mit den mehreren Ebenen nach hinten, also quasi Verfolgung. Genau. Da passt das schon, also das sind eigentlich die Sachen, die ich zu bemängeln hätte, da kommen wir dann noch später hin, bei dem aktuellen Mad Max, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich kann es auch nicht wirklich irgendwie in Worte fassen, was mir genau noch gefehlt hat. Also der ist so, finde ich persönlich, zu 90% rund oder 95%. Es fehlen irgendwie noch 5%. Ich weiß aber, ich kann sie nie irgendwo festmachen. Bleiben wir mal noch bei der Technik, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, auch mit Rückbezug auf die ersten 3 Teile. Genau. Wir haben jetzt nicht ein Kino aufgesucht, ich nenne jetzt auch gar keinen Namen, welches den Super Sound, jetzt brauche ich nochmal deinen Einsatz da, bitte. iSense von dieser Marke mit diesen 3 Buchstaben. Genau, das hätte nämlich nochmal tausende Euro Aufpreis gekostet. Ich weiß es nicht, vielleicht waren das genau die 10%, die ihm Tobi gefehlt haben, aber wahrscheinlich meinst du ja inhaltlicher Natur. Der Soundtrack war gut, aber ich bin immer jemand, der sagt, meine Ohren sind da nicht gut genug, als dass ich es wahrscheinlich gemerkt hätte, dass das so genial gewesen wäre. Hat einer von euch das Gefühl, er hat da noch was verpasst, dadurch, dass wir es in einem normalen Kino gehört haben, soundmäßig? Da wir den Vergleich nicht haben zu dem, was es hätte sein können, denke ich, ist das etwas schwierig einzuschätzen. Was ich jetzt aber nochmal sagen möchte, ist, was mir jetzt zum technischen Aspekt, dann möchte ich mit dazu rechnen, dass der Film einfach sensationell ausgeleuchtet war und also die Farben richtig groß waren und auch also die rote Erde, dann nachts der wirklich blaue Himmel und alles, das sah wirklich großartig aus, auch im Kontrast zu nachts. Da muss man natürlich sagen, da wurde halt ordentlich nochmal mit Color Grading nochmal drüber gegangen. Ja, natürlich. Ja. Schmälert das Filmerlebnis, muss ich halt wieder sagen, halt überhaupt gar nicht, weil letztendlich war ja halt der Effekt zu sagen, okay, wenn es eine Explosion gibt, wird die halt noch bombastischer und noch größer, noch gewaltiger so und sah einfach super aus, also gestochen scharf und sah einfach schick aus. Hat ein kleines bisschen, ich das sagen, 300 ist immer so ein so inflationär schon irgendwie verwendet, aber es hat schon so einen leichten Comic-Touch gehabt zum Teil, also fand ich. Ja gut, bei so viel durchgeknallten Charakteren ist das ja auch kein Wunder, ja. Genau. Jo. Genau, es hat ja lange gebraucht, die Entstehungsphase vom neuen Film, hat ja ein bisschen zu tun gehabt mit etwas, ich will es jetzt gar nicht seichtere, aber mit der Familienunterhaltung zwischendurch, Schweinchen namens Babe, Happy Feet. Ich habe heute gelesen, also 20 Jahre wohl, also 95 war wohl die erste Idee zu Mad Max 4 da. Ja. Und dann, also ich denke, ordentlich gedauert. Mel Gibson hat sich ja am Ende wahrscheinlich ordentlich geärgert, dass nicht ab und zu eher mal was gekommen wäre, weil ich denke, man hätte es früher gerne gemacht. Irgendwann war dann der Zug abgefahren. Ja. 2011 erst konnte man es dann wieder aufnehmen, die Dreharbeiten, und als man sich dann durchgerungen hatte und die Postproduktion alles, die Präproduktion alles durch war und man anfangen wollte, dann in Australien zu schießen, dann hat es dann aus Versehen in Australien mal einen Sommer lang oder so geregnet, so dass man nach Namibia ausweichen musste. Habt ihr es gesehen, dass es gar nicht Australien war, sondern Namibia? Also ich hätte nicht an Australien gedacht, auf alle Fälle. Aber was du auch sagst, also ich hatte es auch gelesen, dass halt vor allen Dingen, also der Regenguss dann halt auch wohl irgendwie an den Flächen, wo die drehen wollten, die Flächen dann grün gemacht hat, sagen wir mal, durch den Regen, und dadurch sah es einfach nicht mehr so aus, wie man es in Mad Max haben wollte. Und deswegen sind sie dann umgeswitcht. Also die Entstehungsgeschichte des Films ist wirklich sehr interessant. Also auch die Finanzierung, die ja auch zum Beispiel gestanden hat, auch schon 2001 wohl eine Finanzierung, so wie ich gelesen habe, da war und dann aber durch die World Trade Center Anschläge dann gefallen ist durch Börsencrash etc., was halt alles mit dem 11. September wurde generell erstmal weniger auf Action-Unterhaltung gesetzt nach dem 11. September. Das hat ja eine Weile gedauert, außerdem, bis dann wieder ein Actionfilm tatsächlich groß propagiert wurde, viel Geld ausgegeben wurde. Das war wirklich Passwort Swordfish. War damals tatsächlich der erste Film nach dem 11. September, der mit viel Geld... Obwohl es bei Mad Max ja nicht direkt um Terrorismus geht. Nein, das nicht, das ist richtig. Halt thematisch da viel näher dran ist, ja, da hatten sie auch ein bisschen Das ist Schiss korrekt, gehabt. Aber generell Action war erstmal für ein, zwei Jahre etwas, naja... Verbrannt. Ja. Ja. Gehen wir nochmal ab, hat denn, ich provokativ gefragt, hat denn Tom Hardy in dem Film die Hauptrolle gespielt oder doch eher die Dame, die die gleiche Frisur hat wie unser Benedikt, also sprich sehr kurz Charlize Theron? Also da würde ich mich wirklich fast streiten. Klar hat Tom Hardy wahrscheinlich etwas mehr Screentime, aber so den Ton an gibt doch letztendlich sie. Ja, also man muss mal so sagen, man hofft halt, dass Tom Hardy nie pro Wort bezahlt wurde, dann ist es echt eine dünne Leistung. Du hast ja schon die Grundlaute da erwähnt. Ich finde auch die Synchronstimme, die deutsche, etwas strange. Das ist nicht die übliche Tom Hardy-Stimme, oder? Es war halt auch nicht die Kasper-Stimme aus Dark Knight Rises, oder? Die war ja auch wenig gelungen. Ich weiß nicht, hat er schon eine feste? Ist er schon so etabliert? Gerade gar nicht. Also das dauert ja immer manchmal bei einem Schauspieler, Wäre damals im Zuge von zum Beispiel Bronson. Wäre etwas weicher gewesen und ein bisschen heller. Aber gut, okay. Das wusste am Rande. Definitiv hätte ich jetzt gesagt, für mich persönlich ist Charlize Theron halt der Hauptdarsteller und nebenher dann der Film, muss man halt so sagen. Also der Film in seiner komplexen oder in seinem kompletten Gestalt ist eigentlich so das absolute Highlight und weniger der Hauptprotagonist und Namensgeber für den Titel, muss man halt so sagen. Die gesamte Storyline ist ja auch auf die Person des Charakters von Charlize Theron ausgelegt, mit der Flucht quasi aus ihrem Gefängnis, sag ich mal, in dem sie Jahrzehnte lang gelebt hat, mit ihren Mädels, die sie da mitnimmt. Und Mad Max ist eben in dem Fall der hilfreiche Sidekick, der allerdings am Anfang natürlich eigentlich nur um sein eigenes Überleben kämpft und während der ganzen Tour eigentlich auch, weil auch er will ins gelobte Land. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, dass er da eine untergeordnete Rolle hatte. Natürlich ist klar, dass der Film den Namen haben muss Mad Max, weil es zieht halt diese ganze Optik. Mad Max ist halt immer, zumindest für den zweiten Teil und auch den dritten eben, diese Optik, die auch hier wieder bedient wird. Vielleicht sogar ein bisschen, ja, ich will nicht sagen perfektioniert, aber natürlich mit gewissen Techniken konnte man das natürlich noch etwas alles besser, größer, doller machen. Gerade die Fahrzeuge, das ist ein Riesending. Also was dort rumfährt, was man dort zusammengeschweißt hat, das grenzt wirklich, da sollte man mal in Dubai nochmal über einen Architektenpreis nachdenken, ob man das nicht mal diesmal für diese Autos vielleicht macht. Also ich fand es nicht schlimm, dass Tom Hardy wenig geredet hat. Er war eigentlich doch immer da, aber eben auch nur nebenbei, ist aber dennoch der Held irgendwo. Also er ist immer in den brenzligen Situationen der am Ende dafür sorgt, dass es weitergeht. Ja, man darf halt auch nicht außer Acht lassen, es stehen noch drei weitere Teile an. Man kann ja schon fast sagen, das ist jetzt eine Exposition, der erste Teil, quasi die... Prolog kann man schon wirklich sagen, weil letztendlich, wie es Miller halt auch schon mal erwähnt hatte, es ist halt keine direkte Fortsetzung, sondern es ist halt eigentlich ein Reboot, weil der vierte Teil, wie er ihn, glaube ich, schon geplant hatte vor zig Jahren, ist er halt nicht mehr umsetzbar, weil halt Mel Gibson halt auch schon zu alt ist, um in die Rolle noch zu schlüpfen. Also fängt man einfach nochmal von vorne an und kann wahrscheinlich viele Sachen, die George Miller damals nie umsetzen konnte, wegen fehlendem Budget, kann er jetzt halt seinen Traum verwirklichen oder seine Vision seines Mad Max, wie er ursprünglich sein sollte. Und da müsste man halt jetzt mal schauen, was dann als nächstes kommt, aber das ist dann ein Thema, was wir dann ein paar Takte später dann nochmal genauer beleuchten können, wie dann das restliche Franchise dann aussehen könnte. Macht es anhand dessen Sinn, zu vergleichen mit den Alten oder zu sagen, der hat mir jetzt besser gefallen als der, aber ich fand ihn schlechter als den, oder sollte man das da eigentlich die Finger von lassen? Da müsste man eigentlich die Finger von lassen. Also ich hab nochmal die Nacht drüber geschlafen, weil letztendlich der einzige Teil, der wirklich irgendwie Substanz hatte, wenn man es so nimmt, storymäßig oder halt ein bisschen was Welt oder von seinem Leben irgendwie zeigt, war ja der erste. Beim zweiten ging es eigentlich schon los, dass eigentlich eine Story so richtig nicht vorhanden ist. Also quasi, er kommt dort irgendwie an, er wird gerettet von dieser Siedlung, von dieser Ölraffinerie oder Wasserraffinerie und versucht halt, weil er halt bei denen in der Schuld steht, halt den Tank halt von A nach B zu bewegen, und das ist eigentlich auch schon die Story und den die Tank zu schützen. Die auch sehr verwandt ist letzten Endes mit der aktuellen Story. Mit der aktuellen, und da ist eigentlich auch nicht sehr viel mehr, außer dass dann halt Charlize Theron halt Heidi Klums Models da irgendwie retten will, weil die quasi, das müssen wir kurz in die Story eingreifen, als Gebärmaschinen für die Warlords, die halt dort in der Region halt leben. Halt ja, eigentlich nur für Papa, oder? Nee, das war für die Brüder, so, wie es rauskam, auch für Bullet Town und für Guest Town, glaube ich, die quasi da Kinder produzieren sollen, gesunde Kinder produzieren sollen. Also die sehen zwar nicht alle so ganz gesund aus, manche von den Warlords, aber klappt halt nicht immer. So schön die Mütter auch manchmal dann sind. Aber da haben wir gleich nochmal die Verbindung eventuell für Fortsetzung, weil du gerade eben sagtest, Gas Town und Bullet Town, das sind eben zwei Orte, die überhaupt nicht zu sehen waren, von denen gesprochen wurde. Und das sind sicherlich eventuell mögliche Themen für Fortsetzung, weil natürlich gegen Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn dann das Finale quasi eingeleitet ist oder zu Ende ist, stehen immer noch diese beiden Orte als etwaige Gegner aus für die Überlebenden. Und das könnte eventuell interessant werden, also als in der Nähe zu sehende Themenstränge. Ja, muss man halt sehen, was dann halt George Miller dann halt draus macht, weil ich habe halt Ich sehe vielleicht ein kleines bisschen das Problem darin, wenn jetzt die nächsten Teile ähnlich funktionieren, also Verfolgungsjagden, wofür ja eigentlich irgendwie ein bisschen Mad Max steht oder stand oder wie auch immer, zumindest die alte Trilogie, Fahrzeuge und Crashen und Stunts und das jetzt nochmal auf 4 Filme auszuweiten, das wird, oder auf 3 weitere Filme auszuweiten, das wird, glaube ich, nach hinten losgehen. Da geht die Rechnung dann nicht mehr auf, weil dann musst du den Leuten dann doch schon ein bisschen mehr Substanz bieten. Da müsste man halt mal schauen. Also ich glaube jetzt kaum, dass jetzt irgendwie ein Dschungelsetting kommt und ein etc. Ein Eiswüste gleich gar nicht. Obwohl das interessant wäre wahrscheinlich. Autofahrt. Ja, aber da müsste man halt mal schauen. Also Scorcher 4. Das wäre halt der Jurassic Park-Effekt. Beim ersten Mal sind die Saurier noch ziemlich cool und da kannst du jeden inhaltlichen Gap noch mit dem Special-Effekt übertünchen. Und aber selbst bei dem Mad Max hatte ich jetzt schon das Gefühl, 2 Stunden, viel länger hätte er nicht sein sollen, weil nur diese dauerhafte Verfolgungsjagd ab und zu mal wechselt natürlich das Setting, da kommst du halt von dem warm ausgeleuchteten, rötlich ausgeleuchteten Tag, Wüstensand, dann in ein verregnetes Wüstengebiet, wo dann die Blende auf blau umgeschaltet wird und alles nass ist und so, aber und natürlich innerhalb der Verfolgung so ein paar kleine, naja, Plot-Twists kann man schon nicht nennen, weil am Ende geht's ja dann doch alles auf ein strenges Ziel zu, ohne sich großartig zu drehen. Haha. Aber es wird halt wirklich spannend. Also wenn sie da sich nicht doch was einfallen lassen für Teil 2, könnte der dann schon inhaltlich schon langweilig werden, meiner. Aber ich nehme es mal stark an, dass Herr George Miller nicht bloß jetzt den ersten Film jetzt Fury Road konzipiert hat, der wird schon die anderen 3 Drehbücher, zumindest ich denke mal schon so 1-2 Drehbücher wird er schon in der Gänze eigentlich schon fast fertig haben. Der wird schon das Große und Ganze, der wird wahrscheinlich schon das Finale komplett irgendwie im Kopf haben. Mich würde es freuen natürlich, wenn Mad Max dann am Ende der Reihe den Tod in seinem Fahrzeug findet, aber ja. Da kommen wir mal noch fix zum Thema, was wir auch gestern in unserer kleinen Vorabrunde angesprochen hatten. Zur Härte des Films, wird es einen Extended Cut geben oder ist es nun, weil man muss ja doch sagen, es war zwar die ganze Zeit was los, aber es war halt nicht so wirklich die Härte da. Hätt's die unbedingt gebraucht? Also wird es da eine ab 18 Fassung geben oder? Also ich im Nachhinein schließe ich mich Lunens Meinung an, gebraucht hat's die Härte nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Extended Cut nochmal so die eine oder andere kurze Gore-Szene drinne sein wird, die wahrscheinlich schon relativ spektakulär wahrscheinlich inszeniert ist. Einfach vielleicht auch ein bisschen als Anreiz, um den Extended Cut überhaupt zuzulegen, weil noch mehr Stunt-Action brauche ich nie, weil das war schon wirklich ein bisschen Reizüberflutung und hat dann schon ein bisschen ermüdet, obwohl es natürlich immer spektakulärer aussah und da kommen wir dann wahrscheinlich dann gleich zum nächsten Thema, halt wirklich diese Welt, die da quasi geschaffen wurde und die quasi mit Leben gefüllt wurde, weil wenn man jetzt endlich zum Beispiel den Road Warrior nimmt, diese paar Protagonisten, die man irgendwie in die Wüste da irgendwie gekarrt hat, man baut da irgendwie aus Pappmaché da irgendwie ein Fort rum und das soll irgendwie die Raffinerie sein und dann tun ein paar Leute in irgendwelche Strandbuggys setzen mit Stacheln, ist jetzt schon was anderes als zu Fury Road, wo halt wirklich die Masse wirklich an Fahrzeugen und an, ob die jetzt Sinn machen, das steht jetzt mal außer Frage. Angeblich hatte mal irgendwie Miller gemeint, hätte jedes Fahrzeug und jede Überlegung, jede Idee für ein Fahrzeug auch einen Sinn. Jetzt fragt man sich natürlich, was diese große Boombox mit dem Gitarristen da für einen Sinn hatte, außer wahrscheinlich wie im klassischen Krieg. Nicht so langweilig ist unterwegs. Ja. Autoradio halt. Genau. Und ich finde es halt wirklich sehr interessant und es ist halt so ein typisches Ding. Es war schon bei der alten Trilogie und jetzt bei der neuen kommt es halt auch schon wieder raus, weil halt wirklich schon wieder so ein einleitenden Worten schon fast wieder gesagt wurde, man tötet für einen Liter Benzin. Und ich fand's halt dann witzig, so diese kurze Sequenz, wo halt, glaube ich, der Typ aus Guest Town, glaube ich, sein Flipboard da auffährt, die Zettel hoch und wir haben jetzt schon so und so viel 1000 Gallonen irgendwie verbrannt und das bringt's eigentlich auf den Punkt. Also dafür, dass Benzin so kostbar ist, tun sie es ganz schön verbrennen. Sinnlos vor allen Dingen. Sind scheinbar hübsche Frauen noch ein bisschen kostbarer und nicht ganz so zahlreich. Ja, wenn man jetzt mal die anderen, wenn man einmal im also wenn man vielleicht nicht bloß einmal im Jahr das Wasser anstellen würde, sondern mehrfach, dann können sich die Leute waschen, sehen vielleicht auch attraktiver aus, mal gucken. Also zum Thema der Härte will ich aber nochmal ganz klar dazu sagen, wenn man sich jetzt mal gerade den ersten, den zweiten anguckt, den sechsten, den lassen wir mal raus, dann ist der auf dem gleichen Niveau, vielleicht sogar härter als alle anderen zusammen, weil so viele richtig brutale Szenen, also aus heutiger Sicht, also damals mag das vielleicht ganz witzig gewesen sein, dass ein Kind mit einem Bumerang jemanden die Finger abschießt, aber letzten Endes auch der Effekt ist nicht dolle. Also zur Härte hat sich eigentlich, finde ich, nichts wirklich verändert. Also, das war der brutalste und Mad Max, Teil, wenn es ja, und Mad Max war aber auch nie so der ultimative Härte Folterporno oder irgendwas. Also das will man nochmal dazu sagen. Das war halt aber, wenn man halt so die Comments liest in den sozialen Netzwerken, dass halt die Leute, wo dann halt rauskramen, dass Fury Road ein 16er Rating kriegt, was da die Leute gleich von vornherein, der hat keinen 18er, dann ist es ein Scheißfilm, gucke ich mir nie an. Und man sage so, ey Leute, dann guckt euch mal bitte den ersten Teil an, der hat jetzt auch ein 16er Rating und zu Recht ist jetzt auch vom Index runter und ich habe mir jetzt erst vor kürzlich mit meiner Frau angeschaut und ich begreife immer noch nie, woher das 18er und der Index herkommt für diesen Streifen. Ist mir ein völliges Rätsel. Noch eine kleine Anekdote, die ich ziemlich cool fand, ein witziges Detail im aktuellen, bei seinen Visionen, die er hat. Diese Eye Popped Eyes, quasi die Augen aus dem ersten, die sind nochmal da drinnen aufgetaucht, das fand ich ganz witzig. Das sah ein bisschen, ulkig aus, so, weil alles so geleckt aussieht und da kommen auf einmal diese, aus dem ersten Teil, diese rausploppenden Augen von Toothcutter, der auch quasi in Mad Max Fury Road den Antagonisten gibt, den Hauptantagonisten gibt. Nur halt verdeckt mit Maske. Zum Thema Millers Vision, da hatten wir uns ja auch schon bei Facebook im kleineren Kreis drüber unterhalten. Man hat man ja so das Gefühl, dass George Miller dem maskulinen starken Actionfilm immer so ein paar andere Komponenten mit einmischen will. Das hatte man vor allen Dingen bei Teil 1 und 2 so, dass nicht nur das Gefühl, sondern es war einfach so, dass da eine extrem starke homoerotische Komponente mitschwang. Hatte ich jetzt bei dem Fury Road nicht mehr das Gefühl, auch wenn natürlich trotzdem noch manche Uniformen der bösen Buben doch sehr sadomasistisch anmuteten. War das jetzt eher ein mit femininen Motiven gespickter Actionfilm, um auch wieder eigentlich dem maskulinen Testosteron gesteuerten Genre so ein bisschen was das vorzusetzen, Ding ist, was wir gar nicht erwarten. Im ersten und im ersten Mad Max und im zweiten im Road Warrior war das ja auch noch quasi noch Thema, halt mit diesen homoerotischen Ansätzen. Und ich glaube, das war einfach wirklich bloß Mittel zum Zweck, um halt irgendwie zu schockieren. Es ist halt, ist in Australien gedreht, es gehört zu British Empire und über Sex redet man nie. Und da läuft da jemand mit einem roten, nackschen Arsch. Natürlich, und dann hieß halt eben der Polizeidienstchef halt eben Fifi und ist entsprechend gekleidet. Ist entsprechend gekleidet wie ein Fifi. Das war ja auch erst der Vorwurf, der dadurch eigentlich schon entkräftet wird, ist Miller selber ein bisschen homophob gewesen und hat deswegen alle bösen Jungs so charakterisiert, aber gerade der Fifi in Form des Polizeichefs, der ja nur ein Guter der Guten war, und der auch ähnlich angelegt ist, charakterisiert, widerlegt das Ganze. Ja, ja, na gut, er hat ja, wie ich halt auch schon damals geschrieben hatte, vor ein paar Tagen halt, ja auch schon damals in diese zwei Kategorien hier, Smegma Boys und die andere, glaube ich, Gay Busters oder Gay Berserkers, glaube ich, die eingeteilt. Es wird auch, glaube ich, sogar erwähnt im Film irgendwie zur rechten und zur linken Hand von, wie hieß er hier, Homunculus, genau, genau. Ich glaube, das ist ein Phänomen seiner Zeit gewesen, um zu provozieren. Ja, ist das, da können sich ja nochmal die Filmwissenschaftler ansetzen. Genau, und heutzutage muss man provozieren im Actionfilm, indem man Frauen eine gewichtige Rolle spielen lässt. Immer noch. Eigentlich fast traurig, oder? Nach so viel Ripley, dass es immer noch so eine Seltenheit hat. Hat es denn diese Seltenheit, wenn man sich mal so umschaut? Man könnte jetzt nochmal kurz so vereinzelte, vielleicht keine Serie, aber vereinzelte Laura Filme Croft oder wen willst du jetzt noch aufzählen? Ja, auch wenn das ein schlechtes Beispiel ist, aber Salt vielleicht oder ähnliches. Ja klar, es gibt jetzt schon, ja, oder Resident Evil, aber das sind halt irgendwie... Ja, aber da geht's doch schon los. Also das sind ja auch schon ziemlich viele. Also, naja, ich weiß nicht. Also, Da würde ich jetzt gar nicht so. Natürlich gibt es vielleicht immer noch die mehr Männer im Action Film, aber ich denke, wenn man da mal wirklich alles genau aufzählt und nebeneinander stellt, denke ich, so viel weniger ist es dann vielleicht doch nicht. Also gar keine Gesellschaftsschocks mehr drin, aber gut, wie will man das heutzutage auch anstellen? Genau. Also wie gesagt, mein abschließendes Fazit ist wirklich, es lohnt sich für jeden, kann man eigentlich schon fast sagen, es ist ein feuchter Traum eines Mechanikers, dieser Film, was da geschaffen wurde. Also oder Albtraum, weil was da kaputt gemacht wird. Also ich erwarte, dass eigentlich die Set-Designer oder die Maschinendesigner eigentlich einen Oscar dafür kriegen müssten, weil das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Also, also man kann sich gar nicht genug satt sehen an den verschiedenen, ja. Also das ist wirklich ja. Kein Vergleich mehr zu den älteren Mad Max-Filmen, was wirklich dort für Maschinen auffahren, aus was für verschiedenen Fahrzeugtypen, die zusammengeschweißt wurden. Da finden sie dann auch herrliche so 80er-Jahre-Mercedes so irgendwie, die da auf irgendwas draufgeschraubt wurden. Oder das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist wirklich berechtigt ein Lob für diese großartige Leistung. Es ist wirklich toll. Also es ist, kann ich mich auch nur anschließen. Also wie gesagt, was man von der Story hält, ist ihm selbst überlassen, aber visuell und akustisch ist es ein Fest für die Sinne. Und darum der ging es, glaube ich, auch egal, von Anfang an. Das ist ein Actionfilm. Ich meine, das ist ja, aber eben nicht nur einer, wo es wo viel drin ist, klar, aber nur. Der halt einfach auch super aussieht. Also ich achte halt doch mal sehr drauf und ich fand es halt, egal ob nur visuell oder auch akustisch, da kann also man es ja hat einfach quasi ja auch schon fast wieder auf Benedikt überleiten mit seinem Vergleich, den er den er quasi angestellt hatte zu Expendables 2 oder auch 3. Oder 3, das die das gleiche Budget hatten wie der aktuelle Mad Max und was. Da ging es halt in Allstars und nicht in Technik. Ja. Und das eben nicht, weil ich habe das ja auch wieder gesagt, die kosten alle nichts. Also ja. Kein Dolph Lundgren bekommt mehr als 1 Million Gage, wenn überhaupt 100.000 Dollar, also das ist alles Quark. Also das Geld versinkt irgendwo. Ich will jetzt den Herren Dimbot und Lerner und sowas nichts vorhalten oder vorwerfen, aber da ist in der Teufelsfinger im Spiel, wo das Budget versinkt. Also egal, wir reden über Fury Road oder haben das getan. Also genau. Von mir auch, also wirklich, der Film ist großartig, guckt ihn euch an. Und ja, es ist wirklich sehr spannend, was da noch kommt. Das kommt noch dazu. Aber jetzt erstmal der und der hat's in sich. Genau. Ja, und das führt uns eigentlich schon fast nochmal kurz auf mein Vorwort zurück, weil Mad Max ist jetzt aktuell gestartet als quasi Postapokalypse, was auch das erste Mal richtig, wirklich im Gänze im Vorwort halt mal thematisiert wurde und mal auch so angesprochen wurde, ohne irgendwie rumzumauscheln. Und es führt mich gleich dazu, ob jetzt eigentlich Mad Max so das einzige Phänomen bleiben wird. Wir werden jetzt nochmal kurz so ein bisschen so die 2000 bis 2015er Jahre jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Oder ob das jetzt eine neue, quasi schon, vielleicht schon fast wie in den 70ern, eine Welle wieder lostritt, wie der erste Mad Max vielleicht. Was meint ihr? Asylum wird das bestimmt tun, aber... Hat's schon, beziehungsweise... Mad Jack und anderen tollen Werken. Nicht Bad Max oder irgendwie so. Nicht mit Baymax verwechseln, das ist Disney. Das ist wieder was ganz anderes. Man kann das ja auch immer manchmal schwer auseinanderhalten, wenn jetzt noch Science-Fiction mit reingeht oder... ich habe mir jetzt... Bin vor uns nochmal durch meine Regale gestreift und habe mir ein paar Sachen rausgesucht, was so nach 2000 war. Auf jeden Fall fällt mir da Equilibrium ein, der als quasi Remake von Fahrenheit 451 quasi auch einen gewissen Erfolg hatte und eben auch diese ganze Endzeitgeschichte, eine After-War-Situation und eine völlig veränderte Gesellschaft, die hier auf sehr stark auf Disziplin eigentlich aus ist, ganz im Gegenteil zu Mad Max, also eigentlich ganz umgekehrt, wo das Chaos eben nicht ist, sondern eigentlich mehr die Kontrolle, der für mich damit reinspielt. Jetzt jüngst eher habe ich auch Oblivion mit reingenommen, der eigentlich mehr als Science-Fiction-Film eigentlich, denke ich, wirkt, aber eigentlich ja auch auf einer völlig zerstörten Erde spielt, nach einem Krieg mit Außerirdischen und auch da wunderbare Settings anbietet. Auch wenn es natürlich alles aus dem Rechner ist, klar, aber es, da war genug Geld da, um das auch noch was aussehen zu lassen. Zählt für mich mit rein. Children of Men als sehr realitätsbezogene Dystopie und Endzeitstudie und auch mit etwas, man könnte fast schon sagen, in den Independent-Bereich mit reingeht, was die Story angeht. Ja, also wenn ich mal ganz kurz noch einhaken darf, bitte, bitte. Der Children of Men ist für mich ein, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zu Mad Max nimmt, zur Trilogie, ist das eigentlich ein, wäre das ein guter erster Mad Max, wenn man es eigentlich so nimmt, weil er würde einen guten Einstieg bieten für eine weitere Welt, wie sie quasi geschaffen werden könnte. Und Clive Owen ist ja auch so ein dumpfer Typ da eigentlich, der da sich da durch die Gegend durchschlägt. So sieht's aus. Dann habe ich auf jeden Fall noch Book of Eli auf meinem Stapel, der ja also hundertprozentig mit dieser Mad Max, mit diesem Design eigentlich spielt. Also wirklich völlig zerranzt alles ist und man kombiniert Dinge, um was Neues rauszubekommen. Irgendwie dieses Recycling-Thema ist überall gegenwärtig. Einzelgänger unterwegs für sich selbst und macht alles und jeden platt. Und dann habe ich noch, weil wir auch das Thema hatten, ob man nicht auch zum Beispiel die Tribute von Panem da mit reinnehmen könnte, mit Dystopie und Endzeit. Da habe ich mich dann klar gegen verweigert, weil dieses Remake von Battle Royale, das kommt mir dann doch nicht so rein. Deswegen nehme ich lieber Battle Royale, der ebenfalls in diese Dystopie reinspielt, in einer Gesellschaft, wo eben auch wieder das Chaos, aber mit harter Kontrolle quasi entgegengesetzt wird und eben hauptsächlich die jugendliche Generation, die sich nicht einfügen will ins elterliche System oder in die Regierung, eben dann gemaßregelt wird durch eine auferlegte Schlachtplatte, auf der sie sich bewegen müssen. Ja, das ist halt so ein Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist, also anhand dieser Werke, die rausgekommen sind, also sowas wie Battle Royale zum Beispiel, oder The Road etc. Das ja, kann man wirklich sagen, so die, wie ich schon vornherein mit Lunen kurz drüber gesprochen hatte, halt so, dass Epochen oder die Karten an die Karten festmachen kann, sei es der Kalte Krieg, sei es die 70er, die, wo ich soll sagen, die 68er Bewegung und Studentenrevolte und so weiter, halt, dann kommen die 80er im Disco-Look und Punker-Style und jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder in dem, ja, würde schon fast sagen, schon wieder in den 60er, 70er Jahren, also wo eigentlich schon wieder eine Gesellschaftsdystopie schon wieder vorherrscht, wenn man sich so die einzelnen Werke anguckt. Snowpiercer zum Beispiel ist ja nur eine ganz klare Gesellschaftskritik, dieses Kastensystem von oben nach unten. The Road, wo halt nie irgendwie große Aggressor irgendwie die Welt kaputt gemacht haben, sondern es einfach Dummheit der Menschen geschuldet ist. Wie seht ihr das? Was wird dann als nächstes kommen? Ja, nochmal kurz auf den Film hatte ich mir ja auch noch vorbereitet, The Road, also würde ich auch ganz klar hier mit einspielen wollen, auch weil Frau Saran ja auch da schon eine kleine Rolle spielt als Mutter. Und den finde ich halt in dieser ganzen Reihe dieser apokalyptischen Filme einfach sehr einzigartig, auch in seiner Art. Er hat vom visuellen Stil halt auch, aber auch diese ganze Thematik wird halt nicht für Action oder Zombies oder ähnliches genommen, sondern es ist halt wirklich einfach mal ein Drama, das zeigt, wie es durchaus zum Ende aussehen kann. Wenn das ist halt ein Endzeitdrama und da bringt sich also natürlich, kann man gleich wieder sagen, Regisseur ist auch wieder ein Australier und ja. Da kann man ja gleich wieder, also, genau, also der, vielleicht liegt es den Australiern. Die gucken den ganzen Tag in die Wüste und denken an nichts anderes. Es ist auch wirklich so ein Film, also der ist absolut großartig, aber man kommt gar nicht so richtig dazu, den immer wieder zu gucken, weil er halt auch unheimlich deprimiert. Also ich habe mal einen Kumpel, das werde ich nie vergessen, der wieder gesagt hat, das ist eigentlich so ein Film, wenn du an Selbstmord denkst, dich aber nicht wirklich, also noch diesen letzten Knick eigentlich brauchst, um das wirklich durchzuführen, wenn du den Film geguckt hast. Was jetzt ist. Oh, einfach so. Das ist aber das aber nicht, für alle nicht im negativen Sinne. Kreis. Also wer Suizid gefährdet ist, sollte sich den Film auf alle Fälle nicht angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also deswegen, das ist einfach, der ist unheimlich gut, aber trotzdem unheimlich deprimierend. Nicht ganz so gut, aber auch aus Australien, ist halt The Rover. Den haben wir sogar auch besprochen. 2014 ist noch nicht so lange her. Guy Pearce und Robert Pattinson. Ganz einfache Thematik. Eigentlich, das ist mit am ähnlichsten zu Mad Max. Die Gesellschaft ist wahrscheinlich in einer ähnlichen Zeit spielend. Die Ressourcen sind knapp. Es wird beherrscht von marodierenden Banden und jeder hat nicht mehr allzu viel und er hat nur noch sein namensgebendes Auto und das wird ihm geklaut und da ist er ein Mann von Prinzipien und holt sich's halt zurück. War wahrscheinlich nicht annähernd so gut wie The Road. Ich kenne halt The Road noch nicht, aber Rover fand ich jetzt nicht so toll. Ich glaube, das ist so ein australisches Ding, dass die Filme, wenn sie aus Australien kommen, dann halt auch alle mit Wüstung, Verwüstung, dass die große Gefahr gesehen wird, wie auch immer sie entsteht. Es muss ja gar nicht unbedingt der Atomkrieg sein, aber das könnte auch so ein Trend sein, dass der ökologische Aspekt halt immer wichtiger wird, weil wir werden uns immer mehr unserer endlichen Ressourcen bewusst. Wir kommen wieder in ein Zeitalter der globalen Erwerbung, jetzt mal unabhängig davon, ob das nur menschgemacht ist oder nicht. Die Verwüstung im wahrsten Sinne des Wortes schreitet voran und dass das natürlich für Länder oder Kontinente wie Australien oder auch Amerika oder Afrika natürlich naheliegender ist als jetzt für uns von Europa, auch wenn natürlich die Folgen weitreichend sind, ist halt auch klar. Deswegen denke ich, sehen die Filme aus. Was ich halt spannend finde von den neueren Geschichten, gibt es denn sowas auch in Deutschland? Und da eher nicht, weil wir allgemein, da müssen wir ins Nachbarland gehen, allgemein sehr wenig Dystopien haben oder Genre. Ich hatte mal einen gefunden, der ist natürlich nicht so allumfassend, deswegen wird er beim Tobi seiner Liste wahrscheinlich auch rausfallen, weil er nur sehr lokal begrenzt ist. Und zwar heißt der Die Wolke. Ich weiß nicht. Es ist nach einem relativ bekannten Buch, was sogar sehr oft immer auch in der Schulliteratur eingeflossen ist. Und es geht halt ziemlich nur um einen atomaren Unfall, jetzt nicht irgendwie einen Krieg, dass sich da kalte kriegsmäßig Russen und Amerikaner beschießen, sondern dass halt einfach mal ein Fehler an einem Reaktor passiert, dort nur ein paar 10.000 Menschen sterben und sich dann so eine atomare Wolke das über Deutschland schiebt. Das ist halt ein klassischer Film der 68er Jahre. Merkt man dem Look auch an. Allerdings also, erst von 2006. Ne? 2006, also aber neu. Es gab schon einen ähnlichen, ich komme bloß gerade nicht auf den Namen. Oh, das ist gerade ganz schlecht recherchiert. Rede weiter, ich super. Der hat das ähnliche schon mal, der hat es schon mal ähnlich thematisiert, dass halt eine Verseuchung oder eine Wolke halt auf die Leute zukommt und die Leute flüchten immer mehr in Richtung Süden oder Norden, ich weiß es gar nicht mehr. Und das gab es halt auch schon in den 70ern. Und, das ist das Gewinnspiel. Wer kennt diesen Film? Genau, und der gewinnt dann. Das überlegen wir uns noch. Genau. Uns. Eine Nacht mit Benedikt Wilken. Der kann mich dann waschen. Ja. Beim einarmigen Banditen. Jo. Genau. Das Hamburger Syndrom. Genau, so hieß der Film. Tja, Gewinnspiel so mit verflogen. Verflogen, genau. Genau, es gab es halt schon, und zwar das Hamburger Syndrom. Und ja, also es wird wahrscheinlich sich einfach drehen. Das ist ähnlich wie mit der Mode. Es werden einfach die Themen immer wieder neu aufgegriffen. Wie du halt schon gerade vor dir liegen hast, österreichischer Beitrag, und zwar Hell. Ein Film, der leider an den deutschen Kinokassen wirklich gefloppt ist und völlig vorbeigegangen ist. Trotz der Mitarbeit von Roland Emmerich, der sich als Executive Producer quasi hat geißeln lassen. Trotz unzähliger Filmpreise und Filmfestteilnahmen, alles mögliche, Stitches, München, Publikumspreis, Fantasy Filmfest. Also, ja gut, da können sich ja sehr viele Cover nicht vorretten vor solchen Zeichen, aber das hat nichts mit der Qualität zu tun, aber der ist wirklich gut. Und ist halt, da braucht es auch gar keine große atomare Apokalypse oder irgendeinen Krieg, und da wird halt einfach nur thematisiert, dass die Sonne uns einfach irgendwann zu warm wird und das Wichtigste an Überlebensgrundlage immer knapper wird, nämlich Wasser, und wir uns der Hitze erwärmen müssen, alles versandet. Das Spannende, das fiel mir jetzt halt gerade so ein, auch ein relativ neuer Film ist nicht, wenn man mal jetzt den ganzen Science-Fiction-Aspekt weglässt, Interstellar, ein wunderbares Beispiel für eine anfängliche, ohne dass ich jetzt das Ende zu derbe spoilern will, eine anfängliche Dystopie, die auch extrem ausweglos erscheint. mit einer Erde, die halt auch nicht mehr lebenswert ist und dann den Grund dafür bietet, naja, wegzuholen. Ja, es ist halt eine Dystopie, die dann in eine Utopie wechselt. Also, ja. Das ist, ja. Um noch vielleicht das Deutsche noch mit abzuschließen, dann würde ich vielleicht sogar noch die kommenden Tage mit reinnehmen, der relativ neu ist, der auch diese ganze Endzeitstimmung, die nicht ganz so krass naturtechnisch Endzeit, aber zivilistisch, zivilisationstechnisch und gesellschaftlich eben eine Endzeit anstimmt. Der ist ja auch nicht so weit weg, das ist ja so in und der spielt 20 im nächsten, Jahren. Ne? Ja, genau, gerade Fluchtthematik, also Einwanderung, Immigration und sowas. Und wir bauen eine Mauer um Europa, ne, wegen damit die Flüchtlinge, falls sie denn noch nicht im Mittelmeer ertrunken sind, dann spätestens an Nordeuropa scheitern. Ich glaube, so Portugal ist weg, Griechenland ist draußen, Italien auch. Also das Wichtigste haben wir dann umzäunt und draußen herrscht der Krieg ums Überlegen, drin herrscht der Krieg durchs System oder die eiserne Hand. Na, das ist ja auch alles ganz bekannte Motive. Ja, auf jeden Fall können wir eigentlich zu den abschließenden Worten kommen. Ja, wir müssen doch unbedingt noch über Lucio Fulcis Die Schlacht der Centurions reden, oder? Naja, die war ja nicht mehr im Tobi seinem vorgegebenen Zeitraum. Ach so, stimmt, ja. Genau. Der ist ja von Anfang an abgeschlossen. Wir wollten ja auch über lohnenswerte Filme reden, die auch einen gewissen Anspruch haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also. Und da fällt dieser Film definitiv nicht mit rein, auch wenn wahrscheinlich jetzt so viele Fulci Hounds und Fans und Liebhaber und Freaks aufschreien werden, aber... Aber für die ist dieses Special ja auch nicht gedacht. So sieht genau. es aus. Aber lohnenswert, um das mal abzuschließen, es gibt auch durchaus Dystopien für Kinder, auch für das jüngere Zielpublikum. Wenn man drüber nachdenkt, wahrscheinlich gucke ich da mal am ehesten David an, kann man doch sagen, Wall-E ist Wall-E, ein klassischer dystopischer Film. Da gibt es noch nicht mal mehr Menschen, da sind nur noch die beiden... Ja, die Menschen gibt es schon, die sind aber sind halt Raumschiff im Exil. Aber nicht mehr, von der Erde. Nicht mehr auf der Erde, ja, ne, weil es nicht mehr lebenswert ist. Wenn der Wind weht? Wenn der Wind weht, richtig. Das spielt eigentlich genau das an, oder? Wenngleich ich den wieder schwierig... Also es ist ein Animationsfilm, aber als Kinderfilm würde ich den nur wieder nicht sehen. Ja, ansonsten, was noch sehr in die Kerbe reinbricht, und das ist halt ein Film, der in Japan ins Schulsystem mit eingeflochten ist mittlerweile und als Lehrstück überhaupt genommen wurde, Animationsstreifen. Die letzten Glühwürmchen. Nicht der, sondern Barfuß durch Hiroshima. Ja. Der letztendlich eigentlich den Urpunkt dieser ganzen Thematik eigentlich aufgreift. Kann ich wärmstens empfehlen, der ist zwar für Kinder konzipiert, sollte man aber mit Erwachsenen gucken, um das Gesehene für die Kinder halt aufzubereiten, weil es halt relativ harte Szenen drin gibt. Aber man sollte halt eben gezeigt werden mit aller Wucht, was diese Atombombenabwürfe und der dadurch entstandene Begriff des Doomsday halt bedeutet. Also auch auf die letzten Glühwürmchen auf alle Fälle auch zutrifft, also den ich persönlich auch großartig finde. Obwohl ja da eher die Thematik ja eher Zweiter Weltkrieg. Ja, das ist richtig, aber letztendlich hat es ja vom Inhaltlichen her, es ist ja ähnlich. Trotz alledem, also für der Junge, der mit seiner kleinen Schwester da durch die Gegend zieht, war auch also unheimlich gut, also bei uns ab 6. Wie auch immer das passieren konnte, aber der ist wirklich auch großartig. Das ist ein Film, wo erwachsene Männer weinen, so ja, am häufigsten. Ja, auf alle Fälle. Und dann Kinder wahrscheinlich erst recht. Als ich den das erste Mal gesehen habe, da war ich glaube ich gerade 12, meine Mutter wusste nicht, was sie mit mir machen soll. Schlimmer kann ich nur glaube ich ein über 10 Minuten geweint. Gut, und damit geben wir fürs Erste